Payback 2013. Es ist Zeit, Rache zu nehmen. Der neue Pay-Per-View im WWE-Kalender hat am 16.06.2013 sein Debüt. Und es sind viele Matches auf der Karte. Manche interessieren uns sehr viel, manche interessieren uns überhaupt nicht. Und über diese Matches werden wir heute diskutieren. Und dabei bin ich nicht alleine, das wäre langweilig. Mit dabei ist unter anderem das neue Team mit Bibi Laura. Hi. Und dabei. Hallo. Und ja, um es mal ganz kurz zu machen, es gibt eine fast komplett neue Teambesetzung. Wir haben nur einen vom alten Team übernommen, das bin ich. Und ja, dann würde ich ganz einfach vorschlagen, dass wir nicht lange drum herum reden, denn das haben wir in der letzten Stunde schon genug gemacht. Starten wir einfach mal mit dem Kick-Off-Match, wie es ja jetzt heißt. Damien Sandow, der intellektuelle Retter der ungewaschenen Massen, trifft auf den rosenweißen, den keltischen Krieger Sheamus. Wobei allerdings der Ausgang von diesem Match relativ klar sein wird. Siehst du das auch so, Laura? Ja, eigentlich schon. Ne? Sagen, interessiert mich eigentlich auch ganz groß. Das Match hat so viele Zuschauer von der Dinge, die ich mir garantiert nicht anschauen werde. Ich kann ja leider nicht live gucken, weil ich meine Abschlussprüfung ganz blöd. Und ja, aber das werde ich mir auch am Nachmittag nicht antun, glaube ich. Was meint ihr? Ja, also es wird halt eine klare Sache, denke ich mal, für Sheamus. Weil eigentlich ist er Main Eventer, denke ich mal, hatte ich auch mal gesehen, es soll als Top Babyface aufgebaut werden und ich glaube nicht, dass man ihn dann in der, ist schon, mich wundert schon, dass er in der Pre-Show oder Kick-Off-Match jetzt ist, aber dass er dann noch gegen Sandow noch dort verlieren wird, glaube ich jetzt wirklich nicht. Vor allem, es wäre überraschend, vor allem, diese Fehde hätte es auch heute ist mein Deutsch aber auch echt überrascht. Dieses Match hätte es auch durchaus auf die Maincard schaffen können, vor allem weil der Aufbau von diesem Match in den letzten Wochen mehr im Vordergrund stand als der Aufbau von manch anderen Matches. Hust, World Heavyweight Title Match. Na, das stimmt. Und, ja, klare Kiste, Sheamus wird das Ding gewinnen mit Bro Kick nach 5-6 Minuten und danach gehen wir alle kacken. Und ja, wir haben dieses Match wie vorher vorgenommen in weniger als 5 Minuten abgehakt, was mich persönlich sehr freut, denn dann habe ich weniger zu schneiden und hochzuladen. Und das nächste Match hier auf der Card ist das WWE Divas Championship Match. Es ist angesetzt für einen Brawler, ein Zeitlimit von 60 Minuten. Nein, dieses Pass musste ich mir mal kurz nehmen. In diesem wird Caitlyn ihren Titel gegen AJ Lee verteidigen, die offiziell von Big E Langston und Dolph Ziggler begleitet werden soll, auch wenn ich nicht glaube, dass Dolph Ziggler sich da blicken lässt. Und ja, was meint ihr denn zu diesem Match und wer wird dieses Match gewinnen? Ich würde ja wirklich alles drum geben, Caitlyn hier siegen zu sehen, weil ich muss sagen, AJ nervt mich schon seit einem knappen Jahr einfach bloß noch. Kannst du meinen Bruder gerne fragen, also durch das bestätigen? Egal, wann es um AJ ginge, ich hoffe einfach bloß, sie kriegt eine von Katie und aus. Wird zwar wahrscheinlich so leider nicht passieren, wenn man den aktuellen Plänen auch nur ansatzweise Glauben schenken kann. Naja, noch ein Grund weniger einzuschalten. Schwimmst du deiner Schwester zu? Nee, also nicht. Ja, was soll ich sagen, also ich kann bestätigen, dass sie von AJ genervt ist. Das kann ich wirklich bestätigen. Aber ich denke jetzt mal, dass Caitlyn das gewinnen wird, weil es für mich einfach keine logische, also nichts Logisches gibt, wie AJ einigermaßen clean den Titel gewinnen sollte. Außer, dass Big East Caitlyn ablenkt. Aber so, Caitlyn ist ja körperlich hochaus überlegen, sie ist stärker. AJ ist ja eigentlich nur ein, Manager? Ja, nein, das habe ich jetzt nicht so gemeint. Sie ist eigentlich nur ein Hauch im Wind im Gegensatz zu Caitlyn, so in der Art, ob sie jetzt gemeint. Vom körperlichen Verhältnis her. Also eigentlich, für mich ist das einzigste Logische, wie AJ gewinnen kann, eigentlich nur durch Ablenkung von Langston. Stimmt, alles andere würde irgendwie nicht glaubwürdig wirken, finde ich halt. Oder es wird vielleicht, was ich mir in den letzten gefühlten 15 Sekunden gerade so vorgestellt habe, dass vielleicht ein wirklicher Verehrer von Caitlyn da noch vielleicht eingreifen könnte, wo ja auch ein Return des Sexy Chocolate Gimmicks von Mark Henry ins Spiel gebracht wurde. Ach, bitte nicht. Vielleicht kommt er dann die zweite Hand zur Welt. Und naja, aber sonst ist für mich die Kiste ganz klar, dass AJ Lee sich den Divas-Titel holt. Aus dem Grund, dass man einfach das Stable zwischen Dolph, Big E und ihr stärker darstellen will, und die logische Folge dafür wäre eigentlich noch ein Mid-Card-Titel-Gewinn von Biggie Langston, was bei Dean Ambrose und Drake Barrett bzw. Curtis Axel oder The Miz in Zukunft nicht zu erwarten ist. Deswegen glaube ich einfach, dass man Biggie Langston zum Bodyguard erstmal macht auf Dauer, also denn Dolph verletzt sich wieder, und dass man dann einfach AJ in der Damen-Division als Number One hat und Dolph Ziggler bei SmackDown als Number One Trending Topic. Und merkt, dass ich heute angefangen habe, Twitter zu nutzen. Und ja, solange ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, würde ich ganz einfach zum nächsten Match schreiten. Ne, können wir gerne machen. Und dieses Match ist für mich persönlich genauso voraussehbar, denn das ist das Match um die, ich sag einfach mal so, wie es früher hieß, die Unified WWE Tag Team Championship, in der The Shield, in dem Fall vertreten durch Seth Rollins und Roman Reigns, ihre Titel gegen die Viper Randy Orton und Daniel Bryan, den vielleicht besten Wrestler der WWE, verteidigen werden. Gegen den Besten habe ich was einzuwenden. Komme ich Ja. später noch zu. Ja, dann sag uns mal, was du zu diesem Match findest. Sagst. Ich hoffe ganz ehrlich einfach nur, dass Shield hier gewinnt. RKO oder wie auch immer sich die da nennen wollen. Ach, keine Ahnung. Brauche ich auch nicht. Dankeschön, ein sehr ausführliches Ja, ich Vorfazit von weiß. dir. Entschuldigung, ich bin dann einfach nur fix und fertig nach 2 Stunden Training. Bäh. Ja, genau. Und Ralf, bist du genauso fertig und hast du genauso wenig zu sagen? Nein, also zu Shield kann ich natürlich eine jede Menge sagen, aber ich denke erstmal, dass Shield natürlich die Titel verteidigen wird. Einfach aus dem Grund, für mich sollte Orton Heel turnen und als Okay. Einzelwrestler auf einen World-Titel gehen, Heavyweight oder WWE-Titel. Und Bryan denke ich auch, dass der als alleine wieder erfolgreicher sein sollte, und daher wäre für mich ein Titelgewinn von denen irgendwie unlogisch. Und was ich schade finde, das habe ich auch schon Laura öfter gesagt, ein paar anderen, was sie mit Seth Rollins eigentlich anstellen. Wenn Shield verliert, ist es immer Rollins, wo er als Depp dasteht. Reigns ist entweder außen schon niedergeschlagen oder er darf halt die anderen K.O. hauen. Ambrose gewinnt nur und Rollins verliert immer. Er ist wirklich ziemlich traurig, aber ich glaube auch nicht, dass dieses Team RKO oder wie auch immer da lang Bestand hat, weil die haben ja noch ganz andere Pläne für Daniel Bryan auch. Wenn man hier liest, im Sommer großes Titelmatch für SummerSlam gegen Cena und was weiß ich nicht alles. Oder was auch eine mögliche Option wäre für das Money in the Bank Ladder Match, dass Daniel Bryan das halt nochmal gewinnt. Weil Ja, okay, das ist auch eine dann Möglichkeit. muss man ihn jetzt nicht gegen die Topstars gewinnen lassen und kann ihn einfach aus dem Nix kommen lassen, so wie, lass mich nicht lügen, 2011 bei TLC gegen The Big Show. Ja, Seth Rollins finde ich vor allem so cool von Shield. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich der an Misch aus dem jüngeren Jeff Hardy und CM Punk. Ja, also von der Frisur kommt es auf jeden Fall hin, und vom Wrestling-Stil geht er auch in die Richtung. Er ist ja auch ehemaliger Ring of Honor World Champion als Tyler Black. Erster NXT Champion. Das ist auch richtig. Wobei es allerdings ja ein dummer Zufall war, dass überhaupt Seth Rollins heißt, denn man hat ihn ja damals nur nicht Tyler Black genannt, weil es damals noch Tyler Rex gab und man nicht zwei Tylers haben wollte. Es ist einfach so eine typische WWE-Macke, dass sie dann Leuten dumme Namen verpassen, nur weil ein anderer schon da ist. Also ich finde Seth Rollins jetzt eigentlich nicht mehr so dumm. Ich auch nicht. Ja. Hauptsache, mir ist es eigentlich wurscht, wie die Jungs heißen. Hauptsache, sie können wresteln und können den Ring abliefern. Wenn jetzt Genau. einer Herbert Herb heißt. Oder Das ist eigentlich der Name, den ich gerade gar nicht toll, aber Hauptsache die Typen können wresteln und nicht sowas wie Rybatch, der irgendwo im Main Event. Oder wenn ein Tommy mit blauen Augen im Ring steht, zum Beispiel. Pink. Ja, also meine persönliche Meinung ist auf jeden Fall zu Shield, dass sie ja die nächsten Jahre, wenn die WWE es nicht ja versaut, die WWE wirklich auf den Kopf stellen könnten. Unter anderem wäre da für mich auch möglich Dean Ambrose, WWE-Champ, Seth Rollins, das andere Ding, Weltschwergewichts-Champion und Roman Reigns als Unified Midcard-Champion. Das ist auch noch so ein persönliches, zum persönlichen Hoffnung von mir, dass man endlich mal US- und IC-Teile vereinigt zum, was weiß ich, Intercontinental States-Teile. Nicht schlecht. Oder irgend so ein International-Title, so nach dem Motto, das würde ja beide treffen. Ja, oder, ja, das wäre allerdings auch wieder doof, weil dann hätte die World Heavyweight Championship irgendwie auch keinen Sinn mehr. Naja, das werden wir sehen, die WWE wird es sowieso wieder versauen. Wisst ihr, was ich geil fände? Hardcore-Titel zurück. Ja, bei NXT. Nee, richtig, WWE hier. Na, dafür. Hardcore-Titel mit 24-7-Regel. Ja, sehr schön. Das wäre sehr schön, allerdings, Würde sie WWE nicht machen. Ja, genau. Und wenn sie es doch machen würde, würde sie es versauen. Und genau. Was ich auf jeden Fall endlich tauschen würde, was NXT hat, die WWE aber nicht. NXT hat einen Women's-Titel. Ich würde das Ding auch ganz gern da oben wieder sehen, weil seitdem das Ding Divas-Titel heißt, ist die Division sowieso am Arsch. Ja, vor allem, Divas, in eben nicht Wrestling leben, sagen wir es mal so, bedeutet, ist Diva ja nicht unbedingt ein gutes Wort, sondern meistens auch noch als Beleidigung gesehen. Und da verstehe ich nicht, dass die WWE sagt, don't be a bully, be a star, und dann ihre Wrestlerin als Divas bezeichnet. Also wie gesagt, Women's Titel als allererstes zurück und dann da irgendwie diese tote Division wieder irgendwie beleben. Richtig, deswegen ist ja auch die große Hoffnung für die nächsten Jahre Paige, aka Brittany Knight, falls jemand sie noch von German Stampede Wrestling als Ladies Champion kennt. Ist ja die große Hoffnung für die nächsten Jahre und ja, sie ist eindeutig. Und was ich auch noch gehört habe, Lita würde ja zum Beispiel zur WWE zurückkehren. Sie sagt bloß nicht unter diesem Divas Championship, die bräuchten bloß den Titel austauschen, Batsch könnten die eine Lita wieder haben. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass Lita nur kommen würde, wenn der Titel anders heißen würde. Lita klang nicht sehr abgeneigt. Ja, aber ich glaube, dass es nicht nur daran scheitert, dass der Titel Divas Titel heißt. Ich dachte mir, Mädel kommt zurück, dann gewinnt dieses Ding und verbrennt und tauscht es aus. Dein Women's Titel. Das wäre sogar eine perfekte Story. Sie hat ja schon mal einen Titel in den See geworfen, damals den WWE-Titel von John Cena. In der Fehde zwischen dem Rated as Superstar Edge und Cena damals, 2006, eine der Klassiker der WWE. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gesehen habt. Weil das war auf jeden Fall die Fehde des Jahres 2006 und vielleicht die größte Fehde, die John Cena jemals hatte. Also wer und den Zuhörern mit dieser Fehde nicht vertraute, sollte sich auf jeden Fall mal auf YouTube informieren oder unter anderem vielleicht auch eine der DVDs dazu kaufen. Es gibt davon eine extra DVD-Collection oder auf den DVDs von Edge und John Cena wird das auch nochmal ganz gut beleuchtet. Chris, wir wissen doch alle, was Cenas größte Fehde ist. Twice in a lifetime. Guter Scherz. Ja, dazu sagen wir mal nix. Und ich würde ganz kurz noch einwerfen, Daniel Bryan soll ja sein Main Event Match bekommen beim Money in the Bank oder was wahrscheinlicher ist, SummerSlam Pay-Per-View gegen die WWE Champion. China. Ja, und allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn dann wirklich zum Champion machen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass die WWE einen Daniel Bryan clean gegen, nehmen wir einfach mal an, John Cena, sich einen World-Title holt. Das klingt einfach unvorstellbar. Außer er kriegt ein anderes Gimmick. Ja, oder, man, ja, vielleicht braucht man ja auch noch irgendwie, keine Ahnung, ein Stable auch so, der lässt, man könnte auch Team Hell No komplett hier turnen, dass Kane dann damit eingreift. Wäre auch eine nette Idee. Aber auf jeden Fall können wir uns darauf einigen, dass Daniel Bryan Ja, das ist der Summer of Brian Bird. Könnte sein. Und Randy Orton hängt im Moment ja so richtig in der Luft. Aber den so solltest du ganz, ganz schnell hier turnen, weil er ist schon so lange langweilig, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wann er angefangen hat, langweilig zu sein. Das kann ich dir genau sagen, das war 2002. Und Tag, Monat? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube es war September. In seinem Match gegen Hardcore Holly. Und Randy Orton, wenn ihr turn, ist ja auch nicht immer das Beste. Man muss ja nicht jemanden gleich turnen, nur weil er langweilig ist. Hat man ja, denke so Daniel Bryan. Was laber ich Daniel Bryan? Jetzt bin ich komplett von meiner Linie runter. Also auf jeden Fall muss man ja nicht gleich jemanden turnen, nur weil er die Zuschauer nicht mal anspricht. Vielleicht sollte man ihm auch einfach, anderes Gimmick verpassen. Ja, nur das wäre irgendwie bei Randy Orton auch wieder, was kann man einem Randy Orton für ein Gimmick geben? Aber wie gesagt, Heel Turner lassen wir wieder so recht gut Psycho-Orton machen, das steht ihm immerhin, sagen wir so. Er kann es immerhin einigermaßen verkaufen, im Gegensatz zu diesem Face-Gepool, das ist so schrecklich. Und dann bleibt die Frage, was macht man mit ihm? Also man könnte ihn, na, theoretisch, wenn man jetzt nach dem typischen Heel gegen Face-Konzept geht, nicht gegen Dolph Ziggler als World Heavyweight Champion stellen, man könnte ihn ja nicht in die Fehde mit WWE Titel einbeziehen, wenn Danny Bryan da seinen großen Spot bekommt. Das Einzige, was da ein bisschen möglich wäre, wäre vielleicht eine Fehde gegen Chris Jericho oder CM Punk. Das hatten wir auch so schon in der Vergangenheit. Allerdings würde das nicht schaden. Allerdings hat die WWE auch nichts dagegen, all die Dinge aufzurollen. Siehe später Punk vs. Jericho. Ja. Das hatten wir letztes Jahr auch ziemlich oft. Naja, obwohl letztes Jahr, also waren die Matches auf jeden Fall hoch. Die Fehde war klasse. Und die Matches waren eigentlich auch immer ein Augenschmaus. Also die Fehde ist meiner Meinung nach sowieso unterschätzt. Das war für mich die Fehde des Jahres 2012. Ich habe das Street Fight Match damals geliebt, den Chicago Street Fight bei Extreme Rules. Lass mich kurz in mein Regal greifen. Da ist es Extreme Rules 2012, die DVD. Aber ich bin nur wegen diesem Match gekauft. Neue. Naja, mit mir haben wir sowieso ein Jericho-Holic-Buch und doch. Ja, das haben wir jetzt auch nochmal publik gemacht. Und jetzt können wir auch schon mal schätzen, ob für wen du eben Match später bist, wenn Punk ging. Da braucht man nicht schätzen, jeder, der mich kennt, weiß, was mit Jericho was alles in den Weg stellen kann und ich immer auf Jericho und ich immer bei Jericho bleiben werde. Ja, Laura, aber Jericho kommt später. Richtig. Denn vorher noch abschließende Tipps. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es Shield verteidigen wird, oder? Ja. Yes. Ich glaube, beim Ergebnis zum nächsten Match könnte man sich auch relativ schnell einigen. Das ist nämlich Ambrose. Das United States Championship Match zwischen Dean Ambrose und Kane. Allerdings stellt sich da die Frage, dass Dean Ambrose wird hundertprozentig Kane nicht clean besiegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hat schon nicht, mal bei dem, nicht bei dem, was geplant ist, ich glaube es weniger. Ich könnte, also was das Einzige, was für mich da vorstellbar wäre, dass Kane vielleicht Orton und Bryan zum Ring begleitet und irgendwie aus dem Missverständnis dann Kane und Orton verlieren, dass Bryan dann später am Abend in das Match eingreift und Ambrose dadurch gewinnt. Das wäre eine mögliche Option. Dann könnte man auch gleichzeitig endlich mal Kane gegen Daniel Bryan bringen, weil ja. Money in the Bank vielleicht sogar, das wäre ein sehr passender Anlass. Klänge cool. Ich hätte da auch noch so eine kleine Theorie mal angenommen. Kane würde wirklich, also sagen wir, es ist das Tag Team Match, Shield gegen Orton und Bryan, und danach sollte Kane gegen Ambrose stattfinden. Jetzt sagen wir, Tag Team Match ist vorbei, Shield hat gewonnen, Rollins und Reigns gehen aus dem Ring und verprügeln noch Kane, und ja, haben ihn halt schon mal demoliert, und dann muss trotzdem ja noch das Match geben. Aber Kane ist ja schon angeschlagen und dann könnte Ambrose durchaus quasi clean gewinnen. Ja, irgendwie sowas wird es wohl werden. Oder vielleicht wird es auch irgendwie so ein Countout-Sieg, dass dass zum Beispiel Seth Rollins sich unterm Ring versteckt und Kane an den Beinen festhält oder sowas in der Art. Oder einfach die Q. Ja, oder was, die WWE-Referees sind ja bekanntlich ziemlich blind, dass Roman Reigns einfach mal den Spear gegen Kane zeigt, dann wieder verschwindet der Ringrichter, hat natürlich nichts gesehen, zählt dann Kane an. Auch, das ist so eine typische Frage, wenn die Ringrichter eine Aktion nicht sehen außerhalb des Ringes, aber sehen, dass irgendwas kaputt ist, ziehen sie trotzdem an. Also, wenn man jetzt bedenkt, dass es als echt verkauft werden soll, dann muss man sich auch mal fragen, wozu gibt's die Ringrichter bzw. die Q-Regeln, wenn es scheiße ist. Vor allem, wisst ihr, was mir noch ganz spanisch vorkommt? Da gab's doch die Szene mit dem Handtuch beim letzten Pay-Per-View. Wo irgendwie Seth Coulter das Handtuch in den Ring geworfen hat. Ja. Der Rio disqualifizieren wollte. Und da haben sie plötzlich eine Kamera und sofort einen zweiten Ref gehabt. Ja. Und was sollte der Käse, bitte? Naja, sagen wir mal so, das haben sie bei Extreme Rules deutlich versaut mit dem Match. Ja. Aber Chris, mal zu deiner Theorie, wieso die das nicht sehen, als wenn die kaputten Sachen da sind. Ist doch ganz klar, die Superstars haben sich selber durch die Tische oder durch den Stuhl oder so, da haben sich selber mit dem Stuhl auf den Kopf. Ja, ist doch eindeutig. Genau, oder Kane. Da könnte man jetzt wieder was zu Truth bringen. Truth hat der Jimmy vor der Balustrade gesehen, war von ihm genervt, ist auf ihn losgerannt und plötzlich war alles in Trümmern. Apropos Truth, wo ist der eigentlich momentan? Der war doch letztens da. Ja. Bei Raw, oder? Keine Ahnung, dann war das eins der Matches, was ich vorgespult habe. ja, jetzt sind wir komplett vom Thema abgekommen. Also Ambrose verteidigt. Ja. Besser kann man es einfach nicht sagen, weil mehr gibt es zu diesem Match eigentlich auch nicht zu sagen, weil es ist so glasklar, dass der Shitty-Titel nicht verlieren wird. Das wäre wirklich eine Riesenüberraschung. Naja, ich glaube, der Schock des Jahres, der steht uns noch bevor. Das wäre Injustice. Das wäre Injustice, wenn die ihre Titel verlieren. Genau, es wäre Injustice. Believe in the Champions. Genau, und kommen wir von dem momentan besten Stable im Mainstream Wrestling. Viele Grüße an TNA. Zum Match um die Intercontinental Championship. Es ist ein Triple Threat Match, in dem Wade Barrett seinen Titel gegen The Miz und Paul Heymans neuen Klienten Curtis Axel verteidigen wird. Ursprünglich war ja Fandango für diesen Posten vorhergesehen. Gott sei Dank. Doch dieser hat sich momentan verletzt, was einem unserer Teammitglieder auch sehr gut gefallen dürfte. Ja, da muss ich endlich dieses blöde Dada-Dingsbums da nicht mehr ertragen. Wenn das Lied nicht GEMA geschützt wäre, würde ich es jetzt einspielen. Aufbau gibt es mehr oder weniger überhaupt nicht. Natürlich hatten sich Barrett und Miz in den letzten Wochen immer wieder in den Haaren und Curtis Axel kam da einfach bei... Naja, und The Miz und Fandango hatten sich auch noch so ein bisschen, nachdem dann The Miz für die Sorge Summer Rae Fandango pinnt. Ja, Erinnerungen. Also, Fandangos, also allgemein gesehen auch Fandango, für mich ist er... Ja, das klingt zwar hart, aber für mich ist er im Moment ein Riesenflop. Danke. Also, bis nach WrestleMania mit diesem Fangesang war es nochmal richtig geil, aber Fandango ist im Moment einfach nichts mehr. Der ist so langweilig geworden. Mhm. Und ja, wie schon mal jemand in einem anderen Podcast gesagt hat, Fandango wird irgendwann dieses Jahr bestimmt noch zu den Tons of Shit, aka Tons of Funk führen. Das wäre eigentlich sowas, was typisch WWE wäre. Typisch Potsdam ist allerdings, dass wir leicht von den Themen abkommen. Stimmt irgendwie. Ja. Und da würde ich euch ganz gerne mal fragen, was ihr glaubt, wer dieses Match gewinnen wird und was für den Champion in den nächsten Wochen und Monaten dann anstehen wird. Wünschen würde ich eigentlich Wade Barrett, dass der mal ein ordentliches Programm kriegt, weil der kann wesentlich mehr zeigen, das finde ich eigentlich schade. Aber wenn ich jetzt mal realistisch denken soll, Curtis Axel. Ja, also gönnen würde ich Smith, aber ja, realistisch denken ist einfach Curtis Axel. Sagen wir es mal so, ich würde es allen drei gönnen, nur The Miz kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie ihm jetzt nochmal den Titel geben. Dann wäre einfach zu viel mit Miz und Barrett in dem IC-Titel-Kampf passiert, wie oft diese Titel, die es ja schon gewechselt hat. Das ist einfach ein Wanderpokal geworden. Und Wade Barrett, ich glaube nicht, dass er verteidigen wird. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Wade Barrett Payback als Champion verlässt. Was mich freuen würde, wäre, dass er eventuell das Money in the Bank Match von SmackDown gewinnt. Das ist für mich momentan der größte Favorit, weil ich da einfach keinen anderen sehe, der da realistisch wäre. Und Curtis Axel hat einen Lauf und er wird dem Intercontinental-Titel an die Erfolge seines Vaters anknüpfen und ich bin mal gespannt, was ihm das Sommer bringen wird. Wenn man schon mal bei Curtis Axel ist, er ist ja noch nicht so lange da, was haltet ihr denn von Paul Heymans neuen Klienten? Also, keine Ahnung. Was ich halt komisch finde, ist, dass er zwar mit diesen großen Ziegen, in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt einfach mal so, immer ziemlich angegeben hat, aber irgendwie sehe ich diese großen Ziege gar nicht so, weil irgendwie war keiner von denen clean. Ich finde es eigentlich schade, weil ich finde, er hat dieses Match irgendwie nicht wirklich verdient. Weißt du, andere Wrestler müssen halt irgendwie so und so viele Matches gewinnen, einen Champion besiegen, bla bla bla. Und müssen sich damit wirklich reinarbeiten. Und er kommt, hat jetzt ganze 4 Matches gemacht, wenn ich es richtig weiß. Und jetzt kriegt er das gleiche Titel hingeschmissen. Finde ich ein bisschen strange. Also, du hast ja gesagt, 4 Matches. Wenn ich richtig gezählt habe, waren es sogar 6, wenn man die 2 von War überhaupt mitzählen kann. Ach echt? Doch so viele? Ja, also das... Naja, obwohl bei... Ja, aber ja, ich glaube, ihr wisst aber, was ich meine. Ja. Einfach, weil schon andere arbeiten da Jahre drauf hin und kriegen die Chance nicht. Und er ist jetzt halt für Heyman der Trottel, wenn ich das jetzt mal so sage. Und kriegt da irgendwie nach 6 Matches schon den ersten Titel vor die Nase geworfen, finde ich ein bisschen unfair denjenigen gegenüber, die wirklich lange drauf hingewurstelt haben. Gruß an Zack Ryder. Wollte ich gerade sagen. Also Zack Ryder. Es ist Beispiel. Ja, aber WWE hat es mit ihm so richtig versaut. Zack Ryder hätte jetzt ganz oben sein können. Er hätte vielleicht sogar schon mal ein World Title Match kriegen können, was er nicht innerhalb von 21 Sekunden verliert. Und er hätte es vor allem auch verdient, aber es deutet sich ja ein Gimmickwechsel bei ihm an. Ich hoffe echt, dass dann da irgendwas Besseres kommt, weil das, was sie aktuell mit Ryder machen, ist ja unter aller Sau. Ich würde es ziemlich cool finden, wenn man die Major Brothers, also wie es zurückbringen würde, also Kurt Hawkins und Zack Ryder als Tag Team, das würde der Tag Team Szene einen ordentlichen Schwung geben. Die wollen sie ja jetzt auch ordentlich pushen, also die Tag-Teams im Allgemeinen. Finde ich auch ganz gut, weil die Division, außer Hell No, die Primetime-Players und die Usos, was war denn da noch groß? Road Scholars gab's mal und dann gab's es ja wieder nicht. Und der Rest? Welcher Rest? Vor allem, was ich überhaupt nicht gut finde, ist, dass so Usos nach Monaten bei Roma wieder ein Match haben und gleich gesagt haben, hör dich, sind jetzt neue Number One Contender und so ein Schritt. Das zeigt, was die Tag Team Division geworden ist. Gewinnst du einmal, kriegst du den Title Shot, gewinnst du zweimal, bist du der King der Division. Das ist einfach traurig, was da geworden ist, wenn man bedenkt, was man früher für klasse Teams hatte. Wie ja. Dieses Spiel, die Hardys, oder Edge of Christian, oder die New Age Outlaws, oder um aktuellere Beispiele zu nennen, zum Beispiel Sherry Show, mit Chris Jericho und The Big Show. Und wen gab es denn da noch so? Es gab in letzter Zeit einige gute Tag Teams. Es gab ja auch mal die Hard Dynasty, die mir gut gefallen hat. Du bringst mich ins Träumen. Ins Träumen an gute alte Zeiten. Ja. Aber mal wieder auf das Match eigentlich zurück. Weil wir lenken ja meistens wieder vom Thema ab, was wir gerne tun, ne? Joa. Standard. Was denkst du, wer wären dann mögliche Kandidaten jetzt, als, sagen wir mal, wenn Curtis Axel den Titel gewinnt, als nächster Gegner, mal ausgenommen von Miss oder Barrett? Meinst du, Fandango kriegt nochmal eine Chance auf den Titel? Mach mir keine Gruselvorstellungen hier, bitte! Nein, aber auf wen würdest du nur so hoffen, tippen? Keine Ahnung, das ist ja heute der Unterschied irgendwie, keine Ahnung. Zwischen Mid- und Undercard gibt es irgendwie auch keine Grenzen mehr. Das heißt, es könnte auf Deutsch gesagt ein zurückkommender Tyson Kidd sein. Was weiß ich, vielleicht ein Christian, der endlich mal zurückkehrt, der ja auch schon viel zu lange weg ist. Dazu gibt es ja News, er ist ja fit. Ja, aber ich weiß, aber trotzdem, es schreibt ja keiner wieder rein. Er hat keine Story. Na eben, wie wäre es, wenn man ihm dann Curtis Axel vorsetzt? Heißt, eine Fehde mit einem wirklich lang dabei sein, ein Superstar. Auf jeden Fall mal was ihm vielleicht ganz gut tun würde. Naja. Klingt nicht so überzeugend für mich, aber mal schauen, mal schauen. Naja, man hätte aus, man müsste ausprobieren. Genau. Und das kann man mit Curtis Act momentan noch nicht, da man ihm ja diese dicke Serie gibt. Ja. Und abschließende Frage, wer gewinnt? Excel. Excel. Leider. Gibt es nicht auch Windows Excel? Das ist mir gerade, ist so ein komisches Wortspiel, was ich in den letzten Tagen schon öfters gehört habe. Windows Excel gewinnt das Match. Ja. Excel ist Tabellending. Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber kommen wir vom IC-Title zum World Heavyweight-Title. Ich glaube, du überspringst dann ein Match, wenn ich jetzt die Matchcard mal so hochgehe. Das kommt. Oder habt ihr die von Wrestling Infos genommen? Nö, aber sagen wir mal so, wir gehen mal nach der Wichtigkeit. Ja. Und das ist das World Title Match zwischen Ziggler und Del Rio. Das Match hat genauso viel Story wie... Ja. Wie jedes Match. Die vorherigen Matches der beiden. Genau, und wen seht ihr denn gewinnen? Ich hoffe doch, dass Ziggler retained. Ziggler wird gewinnen, denke ich. Abgeht, außer die WWE will eventuell jetzt wirklich Big E zum Face turnen, weil dann könnte man natürlich Big E eben gegen Ziggler eingreifen lassen. Aber ich glaube es nicht, dass es schon so weit ist. Worst Case Szenario. Na, in dem Fall hoffe ich es fast nicht, weil Ziggler als World Heavyweight Champion ist mir knapp eine Milliarde mal lieber als Alberto. Also ich würde sagen, dieses Match ist auch ziemlich voraussehbar. Ziggler gewinnt durch Zigzag. Irgendwie durch eine Ablenkung von AJ oder Big E. Irgendwie wird Ziggler schon schaffen. Ja, denke ich auch, aber das mit längsten Faceturn war jetzt nochmal so ein Szenario, weil ich das mal wo aufgegriffen habe, dass die WWE längsten Faceturn will, weil ja Henry ausfällt. Naja, es, ich habe gelesen, dass es längsten gegen Henry beim SummerSlam geben soll. Ja, ich auch. Ja, aber... Aber der Henry ist doch, glaube ich, aktuell hier, oder? Noch. Ich ging jetzt mal vom Aktuellen aus, also hier, naja, da würde wenn dann ja bloß ein Face-Big E passen. Obwohl ich für ihn dann trotzdem nicht jubeln würde, er kann sich für mich wahrscheinlich um den Kopf stellen. Now he got the mic. hat noch jemand von euch zu diesem etwas zu sagen? Nein. Nein. Dann kommen wir jetzt zum Match des Abends. Was es auf alle Fälle werden wird. Es ist nicht das WWE-Title-Match. Es ist Chris Jericho gegen CM Punk. Best in the world! Best in the world in what he does. It's clever in time! Nixer! Ich kann hier auch gehen. Dann macht ihr das Ding allein. Nein, sag mal ganz kurz, das heißt hier ganz kurz, wir haben ordentlich Zeit, wer wird gewinnen, wie wird es weitergehen und seht ihr eventuell den Double Turn kommen? Nein. Double Turn eher weniger. Ich glaube, wenn dann das Punk als Punk Face Turn und entweder bleiben beide Face, sag ich mal so, oder ich sehe auch immer noch dieses, ich habe immer noch dieses Ding im Kopf, dass das Match vielleicht gar nichts wird. Weil? So nach dem Motto, Punk geht raus, ey Heyman, du... Pfeife, hast mir hier dieses Match festgemacht, weil die wollten ja auch nur das Match zwischen ihm und zwischen Punk und Lesnar von SummerSlam. Könnte man so natürlich gut aufbauen, dass Punk rausgeht und sagt so nach dem Motto, ey Freundchen, danke für das Match, aber ich habe keine Lust, ich lass mir nichts vorschreiben. Und schon gleich dreimal nicht in meiner Heimatstadt. Schau, wie du das Match loskriegst. Und am Ende wird es dann doch Curtis Axel. Na gut, Curtis Axel geht jetzt nicht, aber am Ende wird man sich irgendwas einfallen lassen müssen. Borg Laser. Sage ich dazu nur, soll der SummerSlam Main Event werden, CM Punk gegen Lesnar? Und Ralf, was sagst du denn zu diesem Match? Ja, also ich hoffe wirklich, dass das Match stattfindet, nicht, dass es nicht stattfindet, wie Laura gesagt hat. Also, weil man hat ja gesehen, bei Extreme Rules letztes Jahr, das Match war ja fantastisch, auch bei WrestleMania. Also die zwei harmonieren. Die beiden haben immer fantastisch abgeliefert. Ja, die beiden harmonieren ja im Ring. Ich fände es selber geiler, wenn Jericho jetzt wieder hier wäre, wenn man so die Storyline von letztes Jahr so ein bisschen weiterführen könnte, weil ich die echt geil fand. Eben auch. Ja, aber andererseits wäre es halt bloß mal wieder altes wieder aufgewärmt. Ja, aber trotzdem, sie war jetzt nicht so ewig lang, 2 Monate oder was es war. Ist ja, für die aktuelle WWE ist das schon fast lang. Naja. Eben. Wenn du siehst, was letztes Jahr Brian und Punk hatten gegeneinander, die waren 4 Monate oder was gegeneinander gestellt. Cena und Punk, sie waren auch eine Weile gegeneinander. Also da sind die 2 Monate dann kurz gewesen. Cena und Punk gingen ja eigentlich die ganze zweite Jahreshälfte nur, man hatte halt das mit Ryback reingeschoben. Eben. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, als Jericho damals diese Highlight-Video hatte mit Paul Heyman als Gast und er gemeint hat, so nach dem Motto, mich interessiert Curtis Axel nicht, mich interessiert Brock Lesnar nicht, wo ist Punk? Dann habe ich mir schon gedacht, bitte lass uns auf ein Match hinauslaufen, bitte, bitte, bitte, bitte. Und fast schon rumgefleht, so nach dem Motto. Weil ich sehe die beiden einfach sau gern gegeneinander im Ring. Ich würde persönlich auch sagen, dass die Best in the World sind, ja auch ein schönes Tag Team. Ja, sie sind beide fantastisch, Mike, beide fantastisch im Ring. Was willst du mehr? Das perfekte Wrestling-Match eigentlich, falls es denn stattfindet. Ja, wie gesagt, ich sehe immer noch dieses Ding irgendwie, dass wir ihn dann dagegen Heyman turnen lassen, weil ansonsten wäre es fast ein bisschen knapp, wenn wir das SummerSlam durchziehen wollen. Mit dem Match von Lesnar gegen Punk. Oder Punk gewinnt, Heyman feiert ihn dann ab und Brock Lesnar kommt raus und wird eifersüchtig. Ja, oder so. Na gut, ich als Jericho-Fan bin an Niederlagen von Chris sowieso gewöhnt, man sieht letztes Jahr. Aber glaube ich, außer das SummerSlam-Match, kein einziges dabei, zumindest kein Pay-Per-View-Match, was mir gerade einfallen würde, dass Chris gewonnen hätte. Nein, hat er auch nicht. Hat er auch nicht, deswegen war er, haben dieses It Begins, diese It Begins Return ja halt total Mist angesehen, was eigentlich auch war, ich finde es schade, sei einfach. Ja, ganz ehrlich, ich fand es auch schade, dass er damals nicht, überhaupt nichts gewinnen durfte, so groß, ja. Außer dieses SummerSlam-Match gegen Ziggler damals eben. Aber... Und danach durfte er trotzdem gehen. Ah ja, schade, dass sie damals das München-Konzert abgesagt haben. Das war auch so eine Story. Wäre in München gewesen, an dem Abend von Tables by the Chairs. Und da haben die es abgesagt und dachte ich mir schon, ey, was soll das heißen? Heißt es jetzt, Chris kehrt früher zurück? Dann leider doch nicht. Hatte mich schon so halb drauf gefreut. Aber immerhin dann beim Rumble. Da bin ich dafür umso mehr ausgeflippt. Hat sie die ganze Zeit gewartet, dass Jericho rauskommt und dann war TLC vorbei. Nee, beim Rumble, da war es einfach boom. Ja, vor allem, weil keine Sau damit gerechnet hatte. Ja, das war wirklich, man hört auf einmal Break the World Stand, denkt sich, scheiße. Mein erster Gedanke war, Ziggler verarscht mich nicht. Ja, irgendwie schon, weil er hat ja Jericho aus der WWE gekickt und es wäre einfach beides geil gewesen, aber wenn er wieder da ist, ist es besser. Die Storyline hätte man auch... Nee. Hätte Ziggler ihn da verarscht, dann hätte er mit mir ein Fan weniger. Aber mal ganz ehrlich, die Storyline um Ziggler und Jericho hätte man nach dem Rumble auch besser ausbauen können. Ja. Ich meine, hätte man ja eigentlich noch ein paar Dingens bei der Chamber. Da hatte... Was hatte Ziggler eigentlich bei der Chamber für ein Match? Ach ja, gegen Kofi Kingston. Eingeschoben ist. Hätte man eigentlich noch mal ein schönes Match hinzaubern können. Schön, schön als Co-Main-Event. Anstatt Jericho oder in der Chamber verlieren zu lassen. Naja, dann... Dachte ich mir schon, ey, scheiße, das geht doch jetzt alles so weiter, wie vielleicht bisher aufgehört hat. WrestleMania, nö. Rumble, nix. Chamber, nix. Mania verloren, dachte ich mir jetzt so... Bei, aus dem letzten Match, gegen Fandango, wo er gewonnen hat, dachte ich mir so, ey, scheiße, jetzt verliert er wieder. Und dann, Gott sei Dank, endlich... Nee, sagen wir mal so, er will es ja, er möchte ja neue Talente aufbauen. Ja, schon, aber zwischendurch sollte er, glaube ich, mal ein bisschen mehr an sich selbst denken, weil irgendwann ist es halt so, weil schon, wenn du gegen großen Superstars gewinnst, dann denkst du, hey, ich hab Jericho geschlagen, geil. Und irgendwann ist es halt so, wenn du jeder besiegen darf von den Undercurrenten, ja, aber gegen Jericho gewonnen und groß ist es auch nichts dabei. Er verliert halt sein Standing und wird irgendwie momentan vom Main Eventer eher zum Midcarder. Finde ich eigentlich schade, er sollte mal ab und zu ein kleines bisschen egoistischer denken. Also ich würde ihn gerne nochmal in einer World Title Fehde sehen. Ich auch. Stimmt so uns dazu, Ralf? Ja, auf jeden Fall. Okay, finde ich gut. Finde ich cool. Du hast mich jetzt In deiner Bahn bricht eine Antwort so aus der Bahn geworfen. Tja. Boah, naja, machen wir einfach mal weiter. Kurze abschließende Frage, wer gewinnt? Punk. Wahrscheinlich leider Punk. Was heißt hier leider? Ich bin Jericho Holic, mein Freund. Kann auch beides sein. Darf ich was Gemeines sagen, Chris? Du darfst. Laura, leider fliegst du gleich aus dem Fenster, wenn du nochmal sagst, leider gewinnt Punk. Sehr witzig. Ich dachte, du sagst jetzt was anderes mit dieser komischen Rockband da. Foxy. Ja, jetzt hast du es gesagt. Dankeschön, dass du meinen Part übernommen hast. Nur meine Lieblingsband, vielen Dank. Bitteschön. Foxy ist cool. Hey Ralf, aber das darf der Chris in München nicht sagen. Der Codebreak ist uns auf der Stelle. Er code-break dich. Wie das klingt. Ja. Der Geld auf der Bank Gewinner. Das ist wirklich, das muss man nicht übersetzen. Das kann man auch wirklich im Englischen lassen. Ja. Da klingt's aber. Ich dachte mir damals bei den Kommentatoren, die haben die deutschen Kommentatoren, ne? Ich habe mir das wirklich da ab und zu mal auf Sport 1 angetan und der eine meinte so in dem Moment, ja, ich habe gelesen, wir würden zu viel übersetzen. Ja, immerhin lassen wir ja die Moves noch in Englisch. Und dann so das erste, sonst würde ja ein Dickhut auch heißen, ein großer Stiefel. Ja, oder ein Suplex-Entwurf. Und yeah. Weißt du, habt ihr das mal gehört von dem Film Der Wrestler? Wo der im englischen Original so schön meinte, you know that I am the face and you are the heel. Oder andersrum weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall. Du weißt schon, dass ich das Gesicht bin und du der Stiefel. Haben sie es übersetzt in meinem DVD? Ja, ach ja, stimmt. Ich hab's mir im Fernsehen. Wisst ihr was? Wir sind mal wieder Standard, weil wir verfehlen wieder das Thema. Wurscht, lass uns ein bisschen labern. Wir haben's eben. Aua. Wir haben eben Zeit, während ich von einer Flasche geschlagen werde. Die Apokalypse hat begonnen. Wir brauchen die magische Miesmuschel. Die Jungfrau, die stirbt. Ja, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt. Dann sind wir alle einverstanden, dass Punk gewinnt. Nein. Dann öffne schon mal das Fenster, Laura. Nein. Nein, wir wollen hier keinen Streit. Zwing. Bevor wir zum Main Event of the Evening kommen, glaubt ihr, dass noch ein Match auf die Karte kommt? Ja. Es kommt doch immer kurz. Vielleicht irgend so ein Jobber-Match. Definiert Jobber-Match. Naja, so ein 1-2-minütiges, auf Deutsch gesagt, irgendwie so ein Brutus Clay gegen Zack Ryder oder so ein Scheiß. Ja, Rhodes könnte man noch auf die Karte schieben, durchaus. Ein Cesaro eventuell. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Cesaro könnte auch sein. Heath Slater hat doch jetzt gerade eine Serie. Gegen Zack Ryder und The Great Khali. Caitlin against the Referee wird noch aufkommen. Das wird auf jeden Fall interessanter als das Match gegen AJ Lee. Allerdings. Ja, das könnte es dann schon gewesen sein. Oder, vielleicht macht man ja Sinkara nochmal drauf, der ja was Mutter vorher zurückgekommen ist. Warum nimmt man eigentlich nicht mal talentierte Leute zur Abwechslung? Die man in solche kleineren Matches zumindest noch auf die Maincard stopft. Ich fände mal eine Fehde interessant. Nämlich? Ryback gegen Sinkara. The best butcher in the world. Wer ist das? Who butchers better? Unser Niveau ist wieder auf einen Tiefpunkt gesunken. Naja, klar, das wäre doch meine Feed. Wer kann besser botchen? Wir können beide, das ist keine Frage. Das Match um die Botch-Championship zwischen Rybotch und Scene Botchkara. Next on Monday Night War. Nein, wir sind mal wieder so vom Thema abgekommen. Ist doch wurscht. Ja. Wir haben uns einen Spaß. Ist doch wurscht, genau. Genau. Reden wir noch ja, und zweitens, Kid und Natalia sind verlobt, nur zur Info. Wenn man... Das passt irgendwie nicht rein, oder? Ich wollte gerade fragen, und? Ist einer von beiden bei Payback? Nö. Einer ist noch verletzt. Naja, ja, Tyson Kidd ist verletzt. Er stimmt. Er möchte Check mit Justin Gabriel aufnehmen. Wo ist eigentlich der? Naja, seitdem International Airstrike weg ist, dachte er mit Teddy Biasi im Tag Team gegen, was weiß ich, und keine Ahnung wen, in der Pre-Show von Main Event verlieren. Also im Dark Match von Main Event. Im Dark Match von Main Event. Heißt wie tief muss man sinken? Sein Sin Cara ist bei Raw. Es gibt noch Dark Match von Superstars. Nee, aber tauscht mal Justin bitte ganz schnell gegen Sin Cara aus. Von der Matchcard her, dann bin ich schon glücklich, weil ich finde echt, dass Gabriel im Ring wirklich was drauf hat und warum hält man den gar so unten? Das ist eine sehr gute Frage, die ich ja nicht beantworten kann. So, ja, dann haben wir The Big One noch. Zumindest von den Anabolika-Einnahmen. Das lassen wir so stehen. WWE Championship Match, 3 Stages of Hell, Stage 1, Lumberjack, Stage 2, Table, Stage 3, Ambulance Match. John Cena gegen... Ich glaube, das Interessanteste wird die Frage sein, wer ist denn an der ersten Stage die Lumberjacks? Das ist echt eine gute Frage, also... Und was da draußen passiert? 30 Lumberjacks sollte angeblich sein. Wo kriegt man die nur her? Naja, man hat noch genügend Jobber aller Zack Ryder und Teddy Biasi und Justin Gabriel. Ja, wenn ich Hunde... He's later, die Rest... 3MB könnte man noch umstellen. In? 3MB? Ach, die later haben... Mahal McIntyre? Lass sie doch, die haben einen coolen Theme-Song. Ja, das stimmt. Obwohl ich muss sagen, Heath Slater's One-Man-Band-Theme-Song fand ich geiler. Naja, auf jeden Fall besser als das Gimmick. Allerdings. Und ja, wir eben angesprochen das Match und was habt ihr zu diesem Match gesagt zu sagen? Und die ganz schwierige Frage, wer wird es gewinnen? Also wer es gewinnen wird, lass mich raten. John Cena vielleicht? Oder doch Ryback? Herr Ringrich. Bei Bosch. Das stimmt, der Ringrich, das wäre natürlich die beste Alternative. Das glaube ich wird die WWE so bald nicht gehen. Das wäre ja etwas gewagt. Nein, ja, also wenn der Ringrichter das gewinnt, dann wissen wir alle, dass Caitlyn WWE Champion das wird. Caitlyn hat denn eine Geldstrafe bekommen dafür. Angeblich, weiß man nicht, ob Storyline ist oder nicht. Ich glaube, das ist Storyline. Nee, aber ganz ehrlich, ich muss sagen, die Matchart an sich, also diese Three Stages of Hell Match, finde ich schon cool, aber die beiden Teilnehmer jucken mich einfach null. Auf die Teilnehmer aus und ich bin happy. Gegen zum Beispiel CM Punk und Chris Jericho? Ja. Oh, das wäre geil. Du kannst Gedanken lesen, Chris. Genau. Das wäre auf jeden Fall ein geiles Match. Da muss ach, und tauscht irgendeine Match aus, zum Beispiel Spirit Tables Match gegen Street Fight aus. Mir gefällt Street Fight immer besser. Naja, was hat ein Street Fight für einen Sinn, wenn es danach ein Ambulance gibt? Das wäre dann... Ja, dann kann derjenige, der schlimmer verprügelt wurde, gleich mal ins Krankenhaus. Naja, lassen wir es mal auf sich beruhen in der Sache. Ralf, deine Meinung? Also Lumberjack-Match, denke ich mal, gewinnt Cena. Weil das Tables-Match wird Ryback gewinnen und Ambulance-Match dann Cena wieder, weil ich denke, dass Cena gewinnt. Ich könnte es mir aber auch so vorstellen, wenn die WWE langsam wirklich Ryback zum WWE-Champion machen wird, dass die WWE sich so schlau anstellt, dass Ryback Cena zum Beispiel durch drei Tische haut in kurzer Zeit ineinander wie Kofi und dann direkt den Krankenwagen reinschiebt. Aber ich hoffe, so dumm wird die WWE nicht sein. Ralf, wenn das passiert, verprügel ich dich für die Idee. Wieso mich? Weil du mir gerade der allererste bist, der mit so einer scheiß Idee gekommen bist. Oh. Ja, aber der WWE würde ich zutrauen. Das Creative Team sitzt eh aus, hat eh keiner mehr seinen festen Job, was ich letztens gelesen habe. Das soll Vince ihnen klar gemacht, soll Vince langsam mal auf die dumme Idee gekommen sein, dass sie immer weiter sinken, Ratings, ja Das ist ja vielleicht auch im hauseigenen Produkt und nicht an der Konkurrenz oder an irgendwelchen Playoffs oder was weiß ich, was liegen könnten, vielleicht, so das ganz nebenbei. Deswegen gibt es jetzt auch die Story mit Triple H und den McMahons. Was wird da eigentlich beim Pay-Per-View passieren? Ein Promo vielleicht? Ja, Triple H wird sich das halt mal nicht verbieten lassen, denke ich, dass er aufhören sollte. Wären wir jetzt noch in der Attitude-Zeit und wäre jetzt nicht unbedingt Triple H der Mann von Stephanie, würde ich jetzt mal sagen, dass sogar Vince so weit gehen würde, wenn Triple H gegen Infectable unbedingt kämpfen, dass ihn Vince sogar entlassen würde. Aber da er jetzt schon Vizepräsident oder was auch immer da ist, denke ich ja nicht. Es wäre unlogisch. Naja, eine Storyline-Entlassung könnte ich mir schon vorstellen. So wie bei Big Show damals in dieser Laurel Knight Storyline irgendwie rein. Ich guck mir den Namen. Das war so schlecht. Ja, eben. Deswegen, ja. Wo ist der eigentlich geblieben? Ist mir wurscht, solange ich im TV ist, bin ich glücklich. Der macht mal. Hätte schon letztes Jahr nach dem SummerSlam zurück ins TV kehren sollen. Der macht eine Auszeit bis zum SummerSlam. Dann kommt er wieder. Hat letztes Jahr auch schon geheißen. Hat letztes Jahr auch schon geheißen und dann war es nichts. Ich würde mir so sehr wünschen, er bleibt da, wo er aktuell ist. Das war am besten für immer. Okay, also Big Show, wenn du das hörst, bleib da, wo du momentan bist, egal ob Toilette, Garten oder Haus. Schade. Und damit dürft ihr raten, was wir eben geschafft haben. Eine Stunde. Nee, das noch nicht. Wir sind vom Thema abgekommen. Achso. Achso, ja, die eine Stunde können wir noch gar nicht geschafft haben, solange wir anfangs geblockt haben. Das, ja. Ja, ja, ja. Was wird denn auf den Sieger des Matches, was wahrscheinlich sowieso schon Cena wird, auf den nächsten Monaten kommen? Brian. Ja, hätte ich gerade auch sagen wollen. Bevor Danny Bryan sein Number One Contender Spot. Luft und Liebe. Er kriegt den Titel überreicht vom Referee nach dem Match. Oder es gibt ein Money in the Bank Match und den WWE-Teil. Nee, Cash-In finde ich cooler, Cash-In finde ich cooler. Ja, stimmt, Cash-In ist besser. Stimmt, es könnte Brian gewinnen, das Money of the Bank Match, und dann halt Money sagen, dass er eincasht bei SummerSlam. Das wäre eine sehr interessante Option. Oder er hätte er wäre hier, hätte eingecasht und dann hätte es halt nochmal ein Match gegeben. Weil es irgendwie halt Storyline-mäßig weiterging mit den zwei. Cena beschließt einfach ein Rückmatch. Nein, wenn Brian... Du meinst, dass Brian sein Cash-In versaut. Dann wäre das wieder schon das Zweite. Dann wäre es zwei Jahre hintereinander, dass jemand seinen WWE-Championship Cash-In versaut. Naja, bei John Cena... Würde die WWE sowas machen? Bei John Cena hat es mich nicht gestört, weil Daniel Bryan würde es mich stören. Ja, mich auch bei Brian, aber ich denk's mal, dass es halt ein Story, dass er halt eine Storyline weiterführt und dann beim SummerSlam das Match gibt und das dann Brian gewinnt. Habt ihr allgemein zu den Pay-Per-View noch was hinzuzufügen? Ich habe nicht zu den Pay-Per-View hinzuzufügen, nur du hast gerade gesagt nochmal wegen Cena, wegen dem Cash-In, dass es dich nicht gestört hat. Ich sehe dieses Match immer noch als Non-Contest an, weil Big Show ist doch damals auf beide draufgefallen, weil Cena hatte ja Punk im STF. Und deswegen ist er auf beide draufgefallen. Und Punk hat ja auch noch das Gewicht von Cena draufgekriegt. Also ich finde nicht, dass das ein DQ-Sieg für Cena war, weil Punk hat sie auch abbekommen. Das kann man so sehen, kann man aber auch so sehen. Ganz ehrlich, also ich glaube, es wurde sogar von der WWE als No Contest gewertet. Nee, es hat damals geheißen DQ-Sieg für Cena. Okay. So ging ja auch die Storyline weiter, weil er gesagt hat, er will ein faires Match mit fairen Ende. Ach ja, stimmt, stimmt. Da, denn das grandiose Match bei Night of Champions. Mhm. Ja, genau, so grandios wie Cena gegen Rush, was weiß ich hier. Erst kam noch das grandiose Match mit dem Double Submission bei SummerSlam. Ja, stimmt. Was war das? Wo sie beide an Big Show hangen. Der eine mit dem Anaconda Weiß und der andere mit dem irgendeinen am Fuß, irgendwas. Scharfschut oder so. Einer am Fuß. Okay. Dann wiederhole ich meine Frage. Habt ihr noch was zum Pay-Per-View hinzuzufügen? Nein. Also alles in allem, glaube ich, das wird zwar, es wird ein Pay-Per-View, der zwischendurch ganz gut ist, mit eben solchen Sachen wie CM Punk, Shield und CM Punk Jericho, The Shield und so weiter. Aber es hat auch Schwachstellen. Und Klopausen. Und davon jede Menge. Die erste Klopause ist die Pre-Show. Ja. Ich glaube, die... Ich kann es mir eh nicht live anschauen. Ich auch nicht. Sehr Pech gehabt. Ich kann es mir auch nicht live anschauen, weil ich, theoretisch... Naja, theoretisch könnte ich, weil Schule passiert ja eh nichts mehr. Ja, genau. Das halt auch wieder. Wir haben das Dienstag die nächste Prüfung, aber ob ich das halt will, dann irgendwie keine Ahnung. Ich habe Montag nicht später, eine Stunde später Schule. Das ist gut, ich habe Montag trotzdem meine 6 Stunden. Ich auch. Dafür geht auch 8. Da geht es nochmal über sämtliche Prüfungsvorbereitungen und so weiter. Dienstag geht es mit der ersten Prüfung, mit der nächsten Prüfung weiter, Englisch mündlich, bla bla bla. Und wisst ihr was? Also. Wie lange wir Schule haben? Ich glaube, das gehört nicht zu Payback. Oder allgemein zu Wrestling. Ist doch wurscht. Willkommen zu Potslam Familien im Brennpunkt. Nein, die Schulbesprecher. Die Schulbesprecher? Ja, Ermittler sind wir ja nicht. Schulbesprecher, die... Ja? Okay. Die Schulbesprecher, Ermittler in der Schule, verkaufen den Kindern ihre Drogen. Damit werden wir diese Episode beenden, bevor es zu... trashig wird. Ja, genau. Und, ja, dann verabschiedet euch mal bitte noch kurz mit ein paar Wörtchen. Weiß auch nicht ganz, was ich sagen soll. Auf jeden Fall, ciao Leute. Man hört sich auf jeden Fall wieder, spätestens mit dem Interview von Jovina Rex. Ja, also ich sage einfach mal auf gut Fränkisch, Servus Lene. Hab mich gefreut, dass ihr mitmachen dürft. Ich freue mich auf die Zukunft, ne? Oh, ich mich auch. Ja, die Zukunft wird ja wahrscheinlich erstmal die Review sein, weil das Interview mit Juvenile X muss noch von der NEW genehmigt werden und dann dort es auch irgendwann online kommen, wenn wir es morgen geführt haben. Okay. Dann beenden wir mal die Preview zu WWE Payback 2013 und wir sagen ciao ciao, bye bye. Servus. Bye, brother.